Ich wiederhole Ihnen«, rief Raskolnikow in blinder Wut, »dass ich es nicht länger ertragen kann.« »Was denn? Die Ungewissheit?« unterbrach ihn Porfiri. »Verhöhnen Sie mich nicht. Das dulde ich nicht. Ich sage Ihnen, ich dulde es nicht. Ich kann und will es nicht. Hören Sie! Hören Sie!« schrie er und schlug wieder mit der Faust auf den Tisch. »Still doch! Leiser! Man könnte es hören! Ich warne Sie in allem Ernst! Nehmen Sie sich in Acht! Ich scherze nicht!« sagte Porfiri flüsternd, aber diesmal lag in seinem Gesicht schon nicht mehr der weibisch gutmütige und erschrockene Ausdruck von vorhin. Im Gegenteil, unmissverständlich befahl er jetzt mit zusammengezogenen Augenbrauen und ließ alle Geheimnistuerei und Zweideutigkeit fallen. Das dauerte jedoch nur einen kurzen Augenblick. Der zunächst bestürzte Raskolnikow geriet in höchste Wut, und doch merkwürdig, wie hypnotisiert gehorchte er wieder dem Befehl, leiser zu sprechen, obschon er innerlich raste. »Ich lasse mich nicht quälen«, flüsterte er dabei wie vorhin, sofort voll Schmerz und Hass einsehend, dass er dem Befehl gehorchen musste, und bei diesem Gedanken geriet er in noch größere Wut. »Verhaften Sie mich! Lassen Sie bei mir eine Hausdurchsuchung machen! Aber handeln Sie formell und spielen Sie nicht mit mir! Wagen Sie es nicht!« »So regen Sie sich doch nicht wieder auf wegen der Form«, unterbrach ihn Porfiri mit dem früheren verschmitzten Spottlächeln und gleichsam mit Vergnügen Raskolnikow betrachtend. »Ich habe Sie doch nur, sozusagen in aller Freundschaft, zu einer vertraulichen Plauderei eingeladen.« »Ich will Ihre Freundschaft nicht. Ich spucke darauf. Hören Sie! Und jetzt nehme ich meine Mütze und gehe fort. So, und was sagst du jetzt, wenn du mich verhaften willst?« Er nahm seine Mütze und ging zur Tür. »Wollen Sie nicht noch die kleine Überraschung sehen, die ich für Sie vorbereitet habe?« kicherte Porfiri, ihn wieder am Arm fassend, und hielt ihn an der Tür zurück. Er wurde sichtlich wieder lustiger und lebhafter, was Raskolnikow ganz außer sich brachte. »Was für eine Überraschung? Was meinen Sie?« fragte er, blieb stehen und sah Porfiri erschrocken an. »Die Überraschung sitzt dort hinter der Tür.« Er wies dabei mit dem Finger auf die Tür in der Trennwand, die in seine Dienstwohnung führte.